zum 64. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg veröffentlichte die polnische Initiative der Internationalen Freundschaft für Forschung der DVRK eine Erklärung. Darin wurde unterstrichen, unter Führung von Präsidenten Kim Il-sung, dem genialen Militärstrategen, habe das koreanische Volk die alliierten imperialistischen Kräfte mit den USA als Rädelsführer zurückgewiesen und im Vaterländischen Befreiungskrieg einen großen Sieg errungen. Die Koreaner haben die Souveränität und Unabhängigkeit des Landes ehrenvoll verteidigt und die USA haben zum ersten Mal in der Geschichte die große schändliche Niederlage erlitten.